ARD. Erst ein Jahr war ich als Lehrjunge in der Mühle am Schwarzen Wasser im Koselbruch. Und doch erhob der Meister mich zum Gesellen. Und ich wurde Mühlknappe, wie die anderen Burschen. Denn ein Jahr in der Mühle sind wie 3 Jahre dort draußen, in der anderen Welt. Der Welt, in die ich nur zu gern zurückkehren würde. Krabat von Ottfried Preußler. Hörspielbearbeitung Ulla Illerhaus. Musik Rainer Quade. Regie Angeli Backhausen. Teil 3. Das zweite Mühlenjahr. Ist die Kutsche endlich soweit? Es war um den Josefi-Tag. Der Schnee war geschmolzen, es regnete stark und wir Mühlknappen waren froh, dass wir am Trockenen saßen. Warum der Meister ausgerechnet bei diesem Sauwetter nach der Kutsche verlangte, war mir ein Rätsel. Willst du mitkommen? Ich? Ja, du. Du willst doch wissen, weshalb ich ausfahre. Meine Neugier siegte über alle Scheu vor dem Regen. Und im Nu saß ich auf dem Kutschbock, neben dem Meister. Nun zeig, ob du fahren kannst. Wir müssen in einer Stunde in Dresden im Schloss des Kurfürsten sein. Dresden? In einer Stunde? Los, fahr schon! Schneller! Kannst du nicht schneller fahren? Dann werden wir umkippen, Meister. Sinn! Gib die Zügel! Hey! Hey! Wind wehte mich fast vom Wagen. Ich klammerte mich am Sitz fest, der Regen peitschte mir ins Gesicht. Dann kam Nebel auf. Wir rasten hinein und er umfing uns in dichten Schwaden. Aber nicht lange. Da lag der Nebel unter uns und es regnete nicht mehr. Der Mond schien, die Nebelschleier bedeckten den Boden silberweiß. Eine weite Fläche, wie zugeschneit. Was war das? Ich werde mal nachsehen. Bleib sitzen und sieh erst mal vorsichtig nach unten. Sind wir in der Luft? Da unten ist ein Friedhof. Wir hängen am Kamenzer Kirchturm fest. Pass auf, dass du nicht vom Wagen fällst. Vorwärts! In meinem Unverstand hatte ich die Wolken für Nebel gehalten. Ohne weiteren Zwischenfall ging es weiter. Auf weißen, im Mondlicht schimmernden Wolken. Lautlos und schnell durch die Lüfte. In der Hofkirche schlug es 9:30, als wir in Dresden ankamen. Wie immer, Herr? Dumme Frage. Versorge die Pferde gut. Komm, Krabat. Ich folgte dem Meister ins Schloss. Durch Gänge, Säle und an Fensterfronten vorbei. Mit schweren, goldgemusterten Vorhängen. Bei all diesem Prunk kam ich mir in meinem Müllerkittel unsagbar schäbig vor. Doch als wir gerade an einer Spiegelwand entlang liefen, traute ich meinen Augen nicht. Ich trug einen schwarzen, mit Silberknöpfen besetzten Waffenrock, hohe Lederstiefel dazu und ein Wehrgehänge mit einem Stoßdegen. Dazu einen Dreispitz auf dem Kopf und eine weiß gepuderte Perücke. Trödel nicht, komm, wir haben es eilig. Wir gelangten in einen von Kerzen erleuchteten Saal, in dem mehrere herausgeputzte Herren herumstanden. Hauptmänner, Obristen und ein paar Hofbeamte dazwischen. Endlich seid ihr da. Der Kurfürst erwartet euch schon. Ihr seid nicht allein gekommen? Mein Junker. Hauptmann, nehmt euch des Junkers an. Ein Becher Wein für den Junker? Wein wäre recht, ja. Ach, hoffentlich gelingt es ihm. Wem? Was? Das solltet ihr wissen, Junker. Euer Herr ist doch seit vielen Wochen bemüht, seine Durchlaucht zu überzeugen, dass die Ratgeber, die ihn zum Friedensschluss mit den Schweden mahnen, Schafsköpfe sind und zum Teufel gejagt werden sollten. Ja, doch. Hm? Auf den Krieg mit den Schweden, dass der Kurfürst beschließen möge, ihn fortzuführen. Gegen Mitternacht kam der Meister zurück und der Kurfürst geleitete ihn. Wir danken euch. Euer Rat ist uns wert und teuer, das wisst ihr. Auch wenn es eine Zeit lang gebraucht hat, bis wir uns euren Gründen und Argumenten nicht länger verschließen konnten. Nun ist die Entscheidung gefallen. Der Krieg geht weiter. Tod den Schweden! Tod den Schweden! Wir verließen das Schloss und auf dem Hof hatte der Stallknecht schon die Kutsche bereitgestellt. Als wir die Stadt hinter uns hatten, lenkte der Meister die Kutsche aufs freie Feld. Dort erhoben sich die Pferde wieder vom Boden und weiter ging es in luftiger Höhe. Woran denkst du? Ich denke darüber nach, wie weit man es bringen kann mit der schwarzen Kunst und dass sie einem Macht verleiht, selbst über Fürsten und Könige. Du bist aus dem richtigen Holz geschnitzt. Aus dir kann noch viel werden. Am Abend des Karfreitags wurde Witko in die schwarze Schule aufgenommen. Den Karsamstag schliefen wir auf Vorrat und am späten Nachmittag tischte Juro uns gewaltig zu essen auf. Als es dunkel wurde, schickte der Meister uns paarweise aus der Mühle, das Mahl zu holen, den Drudenfuß, den wir uns gegenseitig auf die Stirn zu zeichnen hatten. Diesmal kam ich mit Juro zusammen. Wohin? Wenn es dir recht ist, zu Bommels Tod. Ist gut. Trotz der Finsternis fand ich den Weg fast wie von selbst. Man sieht ja die Hand vor Augen nicht. Hier muss es sein. Hier hinter den Kiefern. Vorsicht! Au! Oh. Was ist? Oh. Ich bin nur gegen den Baum gelaufen. Oh. Komm zu mir her. Hier ist meine Hand. Etwas reisig hatte ich schnell ein kleines Feuerchen entfacht. Das Nachlegen übernehme ich. Mit Holz und Feuer kann ich umgehen. Dazu reicht es gerade noch. Wir hüllten uns in die Decken. Meine Gedanken waren bei Tonda, mit dem ich im letzten Jahr hier auf die Osternacht gewartet hatte. Doch dann schob sich noch eine andere Erinnerung davor. Ohne dass ich es wollte, auf einmal war sie da. Die Kantorka. Ich freute mich auf den Augenblick, da ich sie würde singen hören, vom Dorf herüber um Mitternacht. Aber bei dem Versuch, mir ihre Stimme vorzustellen, war da nichts. Sie war weg, aus meinem Gedächtnis verschwunden, wie ausgelöscht. Schläfst du, Krabbert? Nein. Ich bin wach, Juro. Es geht auf Mitternacht zu. Hörst du? Es war mir unbegreiflich, wie ich diese Stimme hatte vergessen können. Sie floss durch meinen Körper und wärmte meine Seele. Sie tröstete mich und nahm mir allen Kummer. Wenn ich sie nur sehen könnte, dachte ich. Nur einmal und ganz kurz. In der schwarzen Schule hatte ich die Kunst des Aus sich hinausgehens ja gelernt. Es war nicht ungefährlich, denn es kann leicht sein, dass jemand, der seinen Körper verlassen hat, nicht mehr hineinfindet und denkt daran, wenn immer ihr es doch tut, aus sich hinausgehen kann man erst nach Einbruch der Dunkelheit. Und zurückkehren muss man vor Anbruch des neuen Tages. Wer länger ausbleibt, für den gibt es kein Zurück mehr. Man würde umherirren, ruhelos zwischen Tod und Leben, unfähig sich zu zeigen, zu sprechen, unfähig sich bemerkbar zu machen. Das alles wusste ich. Doch hörte ich mich selbst die Formel flüstern. Spürte, wie ich mich von meinem Körper löste, die Nacht hinaus, hinunter nach Schwarzkolm. Lauter singen, man hört euch kaum. gesellte mich zu den Dorfburschen. Unbeeindruckt zogen die Mädchen an ihnen vorbei. Vorneweg die Kantorker. Schmal, von hohem Wuchs und mit hellem Haar. Mehrmals zogen sie ihre Runden, wärmten sich hin und wieder in den Häusern, um dann weiter zu singen. Längst hätte ich wieder bei Juro sein müssen, aber nun brannte in mir der Wunsch, ihre Augen zu sehen. So verschmolz sie mit dem Licht der Kerze, die sie trug, und war ihr nun so nah, wie noch nie einem Mädchen zuvor. Groß waren ihre Augen und grün. Sanft blickte sie mich an. Blickte sie mich an? Konnte sie mich sehen? Au! Oh, Krabat! Das habe ich nicht gewollt. Aber du bist mir auf einmal so merkwürdig vorgekommen, so anders als sonst. Da habe ich dir ins Gesicht geleuchtet mit diesem Span da. Wer konnte denn ahnen, dass die Glut auf deine Hand fällt? Zeig mal her, ist das schlimm? Ja, lass nur. Es geht schon. Ein bisschen verbrannt. Komm, Juro. Es wird schon bald hell. Schneiden wir die Späne. Ich zeichne dich, Bruder. Ich zeichne dich, Bruder. Mit Kohle vom Holzkreuz. Ich zeichne dich mit dem Mal der geheimen Bruderschaft. Und wieder beugten wir uns unter das Joch, bekamen die Ohrfeigen und gelobten dem Meister in allen Dingen gehorsam zu bleiben. Wieder knechteten wir in elender Plackerei, bis der Drudenfuß heruntergeschwitzt war. Hanso, Krabat, Michau, seht nur, was ich mit dem Mehltag anstelle. Er ist leicht wie eine Feder, seht nur, wie stark ich bin, juhu! Diesmal war es Witko, der als erster aufjauchzte und das Zeichen zum großen Jubel gab. Schnell wurden die köstlichen Osterküchlein aufgetischt und der rote Wein floss in Strömen. Freunde, wollen wir singen? Ja! Ja. Ja. Rum wie die Bumm, das Rad läuft um, der Müllscher ist alt, er ist krumm und dumm, und das Rad, das läuft um. Und der Müllscher ist krumm und dumm. Zum Wohl. Zum Wohl. Andrusch, Andrusch, erzähl uns Geschichten vor Puppert. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ist recht, aber reicht mir erstmal den Wein herüber. Ja, ja, komm, geh mal rüber. Mit trockener Kehle lässt es sich nicht so gut erzählen, das wisst ihr ja. Hört, hört. Also, der Puppert ist eines Tages nach Schleife gekommen. Zum Obermüller, und das war ein Geizkragen, müsst ihr wissen. Der war so geizig, dass es zum Himmel gestunken hat. Von Pumport wurden zahllose Geschichten erzählt. Ob es ihn wirklich gab, wusste keiner zu sagen. Aber er war Land auf Land ab bekannt. Als Mühlknappe zog er über die Dörfer der Lausitz. Und wo immer ein Müller seine Gesellen oder Lehrjungen schlecht behandelte, konnte der Pumpert unvermittelt auftauchen. Und dann sah es gar nicht gut aus für die Meister. Aber der Einzige, der so gierig ist... Andrusch ließ kein gutes Haar an diesem Obermüller, der seine Leute schuften ließ für einen Hungerlohn und ihnen gerade so viel zu essen gab, dass sie bei der Arbeit nicht tot umfielen. Ein paar Tage hatte Pumper zugesehen und sich dann den Müller vorgeknöpft. Mit einem Schlag auf den Tisch brachte er die Mühle zum Stillstand und zwang den Menschenschinder, eine Liste zu unterschreiben, die den armen Burschen reichlich Verpflegung und gute Bezahlung garantierte. Seither haben die Mühlknappen, wie man hört, auf der Obermühle in Schleife ein gutes Leben. Sie kriegen, was ihnen zukommt, keiner braucht Hunger zu leiden und Wasserbeine haben sie auch nicht mehr. Sehr gut, die Glücklichen. Aber der Obermüller hätte ihn doch erkennen müssen. Am Hut und an dem Ring im Ohr. Naja, das ist es ja eben. Jeder, der es mit dem Pumper zu tun kriegt, merkt erst hinterher, dass es hätte gleich merken müssen. Auf den Pumper! Auf den Pumper! Wie wär's wohl, dachte ich da, wenn es diesen Pumper wirklich gäbe? Und er durch Zufall einmal in unseren Meister geriete. Welcher wäre wohl dem anderen überlegen, falls es auf eine Kraftprobe zwischen ihnen hinausliefe? Nach Ostern begannen wir, das Balkenwerk in der Mühle zu überholen. In der Mehlkammer bis zum Dach hinauf besserten wir die schadhaften Stellen aus. Ich war froh um diese Arbeit, die mich zumindest ein wenig von meinen Gedanken an die Kantorker ablenkte. Trotzdem dachte ich oft an sie. Was ist denn eigentlich los mit dir, Krabbert? Hä? Mit mir? Ja? Wieso? Weil du in letzter Zeit kaum noch hinhörst, wenn man dir was sagt. Ich kannte mal einen, der Kummer mit einem Mädchen hatte. Bei dem war das so ähnlich. Und ich, Lischko, ich kannte mal einen, der hörte das Gras wachsen. Das war aber bloß das Stroh, das in seinem Schädel geknistert hat. Ich musste mich mehr in Acht nehmen. Besonders vor Lischko. In der Zauberschule hatte ich ihn schon längst überflügelt. Nur Hanso und Merten waren mir noch überlegen. Und Michau vor allem, der sich seit Anfang des Jahres zum Meisterschüler gemausert hatte. Ich sehe, Krabat, dass du es in den geheimen Künsten zu etwas bringen wirst. Wie ich dich einschätze, hast du, wie kaum ein anderer, das Zeug dazu. Meinst du, ich hätte dich sonst an den Hof des Kurfürsten mitgenommen? Zeig mir, was du gelernt hast. Morgen gehst du mit Juro nach Wittichenau auf den Markt und verkaufst ihn für 50 Gulden als Rapphengst. Ja, Meister. Aber pass auf, dass der Dummkopf dir keinen Ärger macht. Am Tag darauf machten wir uns auf den Weg nach Wittichenau. Ich dachte an Ochsenblaschke aus Kamenz und freute mich auf den Pferdehandel. Aber Juro neben mir wirkte bekümmert und ließ den Kopf immer tiefer hängen. Was hast du? Wieso? Weil du guckst, als ob es zum Galgen ginge. Was soll schon sein? Ich schaff das nicht, Krabbert. Ich hab mich noch nie in ein Pferd verwandelt. Aber es ist doch gar nicht so schwer. Ich werde dir dabei helfen. Ach, was nützt mir das? Wir werden mich in ein Ross verwandeln, na schön. Und du wirst mich für 50 Gulden verkaufen. Und damit ist die Geschichte ausgestanden. Für dich, Krabbert. Aber nicht für mich. Und warum nicht? Ganz einfach. Wie komme ich denn aus der Pferdehaut wieder raus, ohne deine Hilfe? Ich glaube fast, der Meister hat mir das eingebrockt, um mich loszuwerden. Ach, was faselst du da zusammen? Doch, doch. Ich schaff das nicht. Ich bin viel zu blöd dazu. Und was, wenn wir die Rollen tauschen? Ich meine, das Wichtigste ist, der Meister kriegt sein Geld. Der Rest kann ihm noch egal sein. Das würdest du für mich tun, Bruder? Ja, würde ich. Aber versprich mir, mit niemand darüber zu reden. Und du weißt ja, dass du mich keinesfalls unter 50 Gulden verkaufen darfst. Und bevor du mich aus der Hand gibst, nimm mir das Halfter ab. Sonst muss ich mein Leben lang ein Gaul bleiben. Hörst du? Keine Angst. Ich werde mich schon in Acht nehmen. Wenn ich auch dumm bin, so dumm bin ich nicht. Donnerwetter! Krabbert! Du bist ja das reinste Paradepferd! Alles lief wie am Schnürchen. Die Rosshändler auf dem Wittichenauer Markt rissen Mund und Augen auf, als sie mich erblickten. Was kostet der? 50 Taler! Es dauerte nicht lang. Da war ein Händler drauf und dran, den geforderten Preis zu zahlen. Eben wollte Juro top sagen, da mischte sich ein fremder Herr in die Menge. Er steht im Begriff, ein schlechtes Geschäft zu machen. Sein Hengst ist weit mehr wert als 50 Gulden. Ich biete ihm 100. 100? Was erlaubt ihr euch? Mischt euch nicht in meinen Handel ein. Wer ist der denn überhaupt? Niemand kannte den Fremden, der wie ein Edelmann aussah und keiner war. Nur ich. Ich hatte ihn gleich erkannt. An dem Pflaster über dem linken Auge und an der Stimme. Hier, ich gebe dir 100. Was zaudert er? Ja dann, 1000 Dank, Herr. Im nächsten Augenblick entriss der Fremde dem verblüfften Juro die Zügel, saß mit einem Satz auf meinem Rücken und stieß mir die Sporen mit aller Gewalt in die Flanken. Reitet mir nicht davon, Herr. Das Halfter. Ihr müsst mir das Halfter lassen. Nichts da! Fange! Es ist der Meister. Der Reitpeitsche drosch der Meister auf mich ein, jagte mich kreuz und quer durch die Heide. Er hetzte mich über Stock und Stein, über Hecken und Wassergräben, durch Dornengestrüpp und Morast. Dich kriegst du nicht runter. Anfangs versuchte ich ihn noch abzuwerfen. Ah, du bist Sporen, da hast du sie! Aber mit Peitsche und Sporen machte er mich mürbe. Und ich musste den Kampf verloren geben. Ich werde dich lehren, wie man pariert. Als ich schon Schaum vorm Maul hatte und Blut aus meinen Flanken tropfte, nahm er mir das Halfter ab. Das hättest du einfacher haben können. Nur mach, dass du wieder ein Mensch wirst. Ich verwandelte mich zurück. Die Striemen, die Risse, die Wunden und blauen Flecke blieben mir allerdings erhalten. Nimm sie als Strafe für deinen Ungehorsam. Wenn ich dir einen Auftrag gebe, hast du ihn auszuführen, so wie es dir befohlen ist und nicht anders. Und noch eins. Es hindert dich niemand daran, dich an Juror schadlos zu halten. Da, nimm die Reitpeitsche. Mit diesen Worten verwandelte sich der Meister in einen Habicht und flog davon. Ich machte mich humpelnd auf den Heimweg. Alles tat mir weh und ich brauchte eine Pause. Nach einer Weile kam Juro den Weg entlang getrottet. Hey, Juro, du bist das. Ja, ich bin das. Du wirst mich verprügeln, ja? Warum? Na, wegen der Peitsche da. Das sollte ich wohl. Der Meister erwartet es jedenfalls. Dann schnell. Ich habe meine Tracht verdient, das ist wahr. Und dann hätte ich's hinter mir. Er hat es mir nicht befohlen. Es war bloß ein Rat von ihm. Komm her, Juro. Setz dich zu mir ins Gras. Wie du meinst. Er zog aus der Tasche ein Holzstück und zeichnete damit einen Kreis um die Stelle, an der wir rasteten. Dann versah er den Kreis mit 3 Kreuzen und einem Drudenfuß. Bloß ein Schutz gegen Mücken und Schmeißfliegen, weißt du? Ich lass mich nicht gerne piesacken. Zeig mal den Rücken her. Oh, oh, oh. Da hat dich der Meister aber übel zugerichtet. Ich hätte hier eine Salbe. Ich trage sie stets bei mir. Das Rezept stammt von meiner Großmutter. Soll ich dich damit einschmieren? Wenn es was nützt. Die Salbe war angenehm kühl und ließ die Schmerzen rasch abklingen. Meine Großmutter war eine kluge Frau. Wir sind überhaupt eine kluge Familie, Krabbert. Außer mir. Komm, wir gehen. Was ist los? Warum humpelst du? Du musst mithumpeln, Krabbert. Wieso? Weil der Meister nichts von der Salbe zu wissen braucht. Niemand braucht das zu wissen. Aber du, warum hinkst du auch? Weil ich Prügel von dir bezogen habe. Schon vergessen? Ende Juni begannen wir mit dem Bau eines neuen Wasserrades. Bald 3 Wochen verbrachten wir auf dem Zimmerplatz zwischen Scheune und Schuppen, um alles Nötige herzurichten. Die Sprossen und Speichen, die Streben und Schaufelbretter. An den Abenden war es jetzt lange hell. Nach dem Tagwerk saßen und speisten wir bei schönem Wetter oft vor der Mühle im Freien. Manchmal, wenn der Wind von Schwarzkolm kam, glaubte ich den Gesang der Kantorka aus der Ferne zu hören. Und ich dachte an ihre wunderschönen Augen. Seht euch nur Krabbert an, wie er wieder schaut. Krabbert, sag mal, wie heißt sie denn? Wie sie heißt? Hä? Wie schon? Juro heißt sie. Juro? Kein anderer bringt so einen Braten zustande und kältet einen deutschen Wein. Zum Wohl, Brüder! Zum Wohl! Zufall oder nicht, in diesem Moment kam gerade Juro vorbei. In jeder Hand einen vollen Eimer mit Schweinefutter. Als er auf Lyschkos Höhe war, stolperte er. Oh, hey, du dämlicher Dummbolzen! Hat dich der Teufel geritten? Lyschko, du tropfst, stinkst. Sei mir nicht böse, bitte, Lyschko. Es tut mir so leid. Vor allem für die armen Schweinchen. Was sollen die denn jetzt futtern? Einmal in diesen Wochen stahl ich mich im ersten Morgengrauen aus der Mühle, lief in den Koselbruch. Ich wollte Tondas Grab besuchen. Bei Sonnenaufgang stand ich am unteren Ende des Wüstenplans. Unterwegs hatte ich ein paar Blumen für Tonda gepflückt. Vor mir sah ich die Reihe länglicher Hügel in der Morgensonne. Wo wir Tonda begraben hatten, konnte ich nicht mehr erkennen. So legte ich auf jeden Hügel eine der Blumen. Und zum Schluss blieb eine übrig. Dem nächsten, den wir hier draußen begraben werden. Im gleichen Moment erschrak ich darüber. Doch die Worte waren gesprochen. Und die Blume lag auf dem Boden. Zurück in der Mühle schien es, als habe niemand meine Abwesenheit bemerkt. Aber einer hatte mich doch beobachtet. Die Toten sind tot. Wer auf der Mühle im Koselbruch stirbt, wird vergessen, als ob es ihn nie gegeben hat. Nur so lässt es sich für die anderen weiterleben. Versprich mir, dass du ihn vergessen wirst. Ich verspreche es, Michel. Tu es, Krabat. Tu es für dich. Aber ich war weder imstande, noch gewillt, dieses Versprechen zu halten. Im Hochsommer war es. An einem schwülen, bleiernen Tag, nach dem Mittagessen. Dunstschleier hingen über dem Koselbruch. Die Luft war so zäh, dass das Atmen schwer fiel. Ich lag im Schatten der Weidenbüsche am Ufer des Mühlenweihers und wollte ein kleines Nickerchen machen. Zum Gruß, Bruder! Vor mir stand ein Wanderbursche, lang und dürr und schon etwas älter. Seine lederne Haut war zigeunerhaft dunkel. Bring mich zu deinem Müller! Er trug einen hohen, merkwürdig spitzen Hut und im linken Ohrläppchen einen schmalen Goldring. Na los, nicht so träge, Bruder. Wo ist er? Eine gewaltige Kraft ging von dem Fremden aus. Also stand ich auf und zeigte ihm den Weg. Mit Gunst, ich entbiete dir, Meister, den Gruß und erheische nach Zunftgebrauch, Wegzehrung und Quartier für die Nacht. Verschwinde. Für Gesindel wie dich habe ich weder Brot im Kasten noch Brei im Topf. Was ist? Hast du mich nicht verstanden? Scher dich auf der Stelle zum Kuckuck! Na los, hau ab! Oder ich lasse die Hunde los. Das mit den Hunden kannst du dir sparen. Ich weiß, dass du keine hast. Du erlaubst doch. Er setzte sich ohne weitere Umstände auf einen Stuhl. Ich begriff die Welt nicht mehr. Wie konnte der Meister sich das gefallen lassen? Wortlos saßen sich die beiden Männer gegenüber und starrten sich über den Tisch hinweg wütend an. Da kam Hanso zur Tür herein, danach Michau, Merten. Ein Müllerbursche nach dem anderen betrat die Meisterstube, bis alle versammelt waren. Dann spuckte der Fremde auf den Tisch und eine rote Maus saß da. Jetzt, Müller! Spuck du dagegen an! Der Meister spie eine schwarze Maus auf den Tisch. Sie war einäugig wie er selbst. Die Mäuse versuchten sich zu beißen, da schnalzte der Fremde mit den Fingern und aus der roten Maus wurde ein roter Kater. Augenblicklich verwandelte sich auch die andere Maus in einen Kater. Schwarz und einäugig. Fauchend, mit drohend gezückten Krallen gingen die zwei aufeinander los. Kurz darauf saß an der Stelle des schwarzen Katers ein schwarzer Gockel. Mit Schnabel und Klauen, wütend um sich hackend, griff er an, dass der rote Kater entsetzt zurückwich. Nun schnalzte der Fremde wieder mit den Fingern. Zwei Hähne, ein schwarzer, ein roter, standen sich auf dem Tisch gegenüber. Den Kamm geschwollen, die Federn gesträubt. Es hagelte Schnabelhiebe und Spornschläge auf beiden Seiten. Schließlich gelang es dem roten Gockel, sich auf den Rücken des Schwarzen zu schwingen. Er krallte sich im Gefieder des Gegners fest und hackte in blinder Wut mit dem Schnabel zu, bis der Schwarze die Flucht ergriff. Durch die halbe Mühle verfolgte ihn der Rote und jagte ihn schließlich in den Koselbruch. Du hast den Zweikampf verloren, Müller am schwarzen Wasser. Nun rasch, ich bin hungrig, trag mir zu essen auf und vergiss auch den Wein nicht. Der Meister kalkweiß im Gesicht, erhob sich aus seinem Sessel. Eigenhändig trug er dem fremden Wandergesellen Brot und Schinken auf, Rauchfleisch und Käse, Gurken und Essigzwiebeln. Oh, das hat gut geschmeckt. Du aber, Meister der Mühle am schwarzen Wasser. Du solltest in Zukunft genauer hinsehen, ehe du einem Fremden die Tür weist. Das lass dir vom Pumpert gesagt sein. Damit erhob er sich und ging aus der Mühle. Hab ich's euch nicht gleich gesagt? Wer es mit dem Pumpert zu tun kriegt, merkt immer erst hinterher, dass es ihm besser bekommen wäre, hätte das gleich gemerkt. Raus! Drei Tage und drei Nächte schloss der Müller sich in der schwarzen Kammer ein. Wir konnten uns ausrechnen, dass harte Zeiten bevorstanden. Waren wir doch bei seiner Demütigung dabei gewesen. Am Abend des vierten Tages war es soweit. An die Arbeit! Seid ihr noch nicht in der Mahlstube? Muss ich euch Beine machen? Los, lasst die Mühle anlaufen, schüttet Korn auf. Wir mahlen auf allen Gängen. Wehe euch, wenn mir einer trödelt. Verfluchtes Lausepack, nichts wie Faulpelze. Jo, du Dummkopf. Nicht nur eine Nacht lang mussten wir uns in der Mühle abrackern. Tage und Wochen ging das so. Während der Nächte gab es keine Pause. Und wenn der Morgen graute, waren wir zum Umfallen müde. Von allen Burschen aber war Witko, der jüngste von uns, am schlimmsten dran. Micha und Merten versuchten zwar, ihm zu helfen, doch der Meister war überall und seinem Blick entging nichts. So ging das bis zur ersten Neumondnacht im September. Der mit der Hahnenfeder kam vorgefahren, wie immer. Und wir rannten zwischen Wagen und dem siebten Mahlgang hin und her. Etwa drei Stunden nach Mitternacht brach Witko schließlich unter einem der Säcke zusammen und blieb keuchend liegen. Michael drehte ihn auf den Rücken und riss ihm das Hemd auf. Hey da, was soll das? Da fragst du noch? Wochenlang hast du uns Nacht für Nacht schuften lassen. Wie soll das der Junge durchhalten? Kusch! Die Peitschenschnur ringelte sich um seinen Hals. Lass das bleiben. Der mit der Hahnenfeder bedeutete Micha mit einer Handbewegung, Witko beiseite zu schaffen. Dann nahm er dem Meister die Peitsche weg und stieß ihn vom Wagen. Arbeite! Los! Nun musste der Müller für den Rest der Nacht mitschuften. Von da an hatten wir Ruhe und durften wieder bei Tageslicht arbeiten. Den Meister, dessen Macht ich anfangs noch bewundert hatte, begann ich zu hassen. Und während die anderen nach Feierabend in der Stube Maultrommel spielten, Geschichten erzählten oder Löffel schnitzten, wanderten meine Gedanken hinaus, in die Freiheit, zur Kantorka. Der Herbst zog sich diesmal lang hin, unwirtlich, kühl und grau. Mit dem ersten Schnee kam wieder die große Unruhe über die Burschen auf der Mühle im Koselbruch. Öfter als sonst zog ich Tonners Messer hervor und prüfte die Klinge. Sie war blank. In der Nacht auf den ersten Weihnachtstag hatte ich einen Traum. Ich war durch dichtes Schneetreiben zum Wüstenplan gelaufen. Da nahm ich eine Gestalt wahr, die mit Hacke und Schaufel eine Grube aushob. Ich wollte rufen, aber meine Stimme versagte. Ich brachte keinen Ton heraus. Gleichzeitig war ich unfähig, mich zu bewegen. Der Schnee wurde immer dichter und langsam deckte er mich zu. Krabbert? Klirrende Kälte umfing mich. Krabbert, wach auf. Mir ist so kalt, Joro. Wär mir auch. Ohne Laken. Du hast auf deiner Pritsche gezappelt wie ein Zitteraal. Deck dich zu und schlaf weiter. Als ich am Weihnachtsmorgen zum Brunnen ging, um mich zu waschen, schleppte Michau sich auf den Hof. Mit Hacke und Schaufel kam er aus dem Koselbruch. In den Tagen zwischen den Jahren war er wie umgewandelt, schloss sich von mir und allen anderen ab, selbst von seinem Vetter Merten. So kam der Silvesterabend heran und schließlich die Nacht. Michau! Nein! Er lag in der Mehlkammer auf dem Boden. Der Wiegebalken war von der Decke gefallen, hatte ihm das Genick zerschlagen. Wieder stand im Schuppen ein Fichtensarg bereit. Wir betteten Michau hinein und trugen ihn am Nachmittag hinaus auf den Wüstenplan. Am oberen Ende der Hügelreihe, genau dort, wo ich die Blume im Frühling hatte fallen lassen, war eine Grube ausgehoben. In aller Eile schaufelten wir die gefrorene Erde auf den Sarg und verließen das Gräberfeld. Merten blieb allein zurück. Während der nächsten Tage blieb der Meister verschwunden und die Mühle stand still. Merten hatte sich völlig in sich zurückgezogen. In dieser Zeit kreisten meine Gedanken stets um die gleichen quälenden Fragen. Tonda und Michau hatten nicht zufällig sterben müssen. Beide in der Silvesternacht. Welches Spiel wurde da gespielt? Und von wem? Und nach welchen Regeln? Geht an die Arbeit! Es war am Vorabend des Dreikönigstages, als der Meister zurückkehrte und sich das Mühlrad zu drehen begann. Sieh mal wieder. Die Zeit geht weiter. Um Mitternacht waren wir mit der Arbeit fertig und gingen weiß bemehlt zurück in den Schlafraum. Auf Michaus Pritsche schlief ein Junge von etwa 14 Jahren. Wen haben wir denn da? Hilfe, Gespenster! Ein Knirps mit schwarzem Gesicht und roten Ohren. Wir sind keine Gespenster. Nein. Vor uns brauchst du dich nicht zu fürchten, Kleiner. Wir sind hier die Müllerburschen. Ja. Wie heißt du denn? Lobosch. Und du? Juro. Lischko, merk dir meinen Namen. Ich heiße Androsch. Und ich bin Krabbert. Krabbert? Ja. Ich kannte mal einen, der Krabbert hieß. Was? Der ist aber viel jünger. Als Lobosch zum Frühstück kam, trug er Michaus Kleider. Er hatte versucht, sich den Ofenruß wegzuschrubben. Es war ihm nicht ganz geglückt. Hey Kleiner, du bist noch schwarz an der Nase. Ja, was soll's? Nach einem halben Tag in der Mehlkammer gibt sich das. Du könntest sein großer Bruder sein. Wessen Bruder? Wie viel? Na, von dem anderen Krabbert. Der euch damals hat sitzen lassen? Du bist das? Ich hab gedacht, du wärst höchstens 2 Jahre älter als ich. Das sind 6. Er soll seine Grütze essen, aber nicht schwatzen. Sorg dafür, dass er es lernt. Auch Lobosch kam am Vormittag um die Mehlkammer nicht herum. Erst am Mittag konnte ich ihn rausholen. Essen ist fertig. Rauskommen, Lobosch. Suppe essen. Ich hab's nicht geschafft. Und wie damals Tonda sprach ich die Zauberformel und zeichnete mit der linken Hand einen Drutenfuß in die Luft. Da erhob sich der Staub in der Kammer. Wie macht man das? Und wurde zur Tür hinausgeblasen. Versprich mir, dass du es keiner Menschenseele erzählen wirst. Ist es verboten, dass du mir hilfst? Da mach dir keine Gedanken drum. Was passiert denn, wenn es jemand merkt? Hauptsache, du verrätst dich nicht. Lobos spielte mit viel Geschick seine Rolle. Er ächzte und stöhnte bei jedem Handgriff zum Gott erbarmen. Und Abend für Abend wirkte es so, als würde er gleich vom Stuhl fallen. Um ihn musste ich mir keine Sorgen machen. Um Merten dagegen umso mehr. Er sprach nicht mehr seit Michaus Tod und verrichtete mit steinerner Miene seine Arbeit. Ende Januar setzte Tauwetter ein. So heftig wie unerwartet. Verrückt ist das. Ein Wetter wie an Ostern. Klirrend kalt müsste es jetzt sein. Ostern. Das hatte ich mir fest vorgenommen. Ostern würde ich mit der Kantorka sprechen. Aber schon jetzt versuchte ich es auf eine andere Art. Dreimal hatte ich mich im Traum zu ihr auf den Weg gemacht und den Pfad durchs Moor gewählt. Aber immer kam ich nur bis zu einer bestimmten Stelle, bis es mir endlich gelang, den Traum zu Ende zu träumen. Im Moor kam plötzlich Nebel auf. Ich tastete mich vor, über schwankenden Boden. Da spürte ich, wie sich das Moor an meinen Sohlen festsaugte und ich mit jedem Schritt tiefer einsank. Hilfe! Ist jemand da? Bald umschloss die schwarze, klebrige Masse meine Waden, Hilfe! Die Knie, ich versinke, und dann die Oberschenkel. Ich versinke im Moor. Dann nahm ich ganz in der Nähe zwei Gestalten wahr. Hilfe! Rettet mich! Ich glaubte, Tonda und Michau zu erkennen. Halt! Vorsicht! Die beiden Gestalten im Nebel verschmolzen zu einer einzigen. Und die warf mir ein Seil zu. Ich klammerte mich daran und die Gestalt zog mich fast mühelos aus dem Moor heraus. Auf festen Grund. Da erst erkannte ich meinen Retter. Juro! Ich danke dir. Wie bist du hier? Lass gut sein. Wenn du wieder mal nach Schwarzkorn willst, Krabat, dann solltest du lieber fliegen. Fliegen? Wie meinst du das? Nun, wie man eben mit Flügeln fliegt. Das war alles, was Juro sagte. Dann verschluckte ihn der Nebel. Fliegen, dachte ich. Mit Flügeln fliegen. Natürlich. Es wunderte mich, dass ich nicht selber darauf gekommen war und verwandelte mich augenblicklich in einen Raben. Ich schwang mich in die Luft und flog nach Schwarzkorn. Im Dorf schien die Sonne und zu meinen Füßen sah ich die Kantorka. Sie stand an einem Brunnen und fütterte die Hühner. Da schoss ein Habicht auf mich zu. Ich drehte einen scharfen Winkel und er verfehlte mich um Haaresbreite. Wieder griff er an. Ich wusste, es ging um mein Leben und stürzte mich in die Tiefe. Ich landete neben der Kantorka mitten im Hühnervolk. Da nahm ich Menschengestalt an und war in Sicherheit. Aber wie aus dem Erdboden gewachsen, stand da der Meister neben dem Brunnen. Mitkommen! Warum? Weil er mir gehört, nie allein! Nein. Die Kantorka legte mir ihren Arm um die Schulter und hüllte mich in ihr wollenes Tuch. Weich. Und warm war es, wie ein Schutzmantel. Komm, komm jetzt. Ohne uns umzublicken, gingen wir miteinander davon. Am anderen Morgen war Merten verschwunden. Hanso musste es dem Meister mitteilen. Und wir erwarteten einen Wutausbruch mit Flüchen, Geschrei und Verwünschungen. Der Merten spinnt eben. Was? Sollen wir ihn nicht suchen gehen? Lasst mal. Der kommt von alleine wieder. Bei Einbruch der Dunkelheit war er wieder da. Na? Stumm stand er auf der Schwelle, den Kopf gesenkt. Wie ist dir der kleine Ausflug bekommen? Willst du es mir nicht sagen, Merten? Aber ich zwinge dich nicht zu sprechen. Es ist mir auch egal, ob du wieder wegläufst. Was keiner bisher geschafft hat, das schaffst auch du nicht. Also versuch es ruhig. Versuche es, so oft du magst. Merten. Er tat es gleich am nächsten Tag. Nach dem Frühstück hatte er sich aus der Mühle davongestohlen. 2 Tage und Nächte blieb Merten weg. Am Morgen des 3. Tages kam er zurück. Mit einem Gesicht, das zum Fürchten war. Merten, es gibt keinen Weg für dich, der von hier wegführt. Mir kommst du nicht davon. Seit einigen Tagen waren Staschko und ich damit beschäftigt, die Mühlsteine nachzuschärfen. Wir wollten gerade die Zargen lösen, um an die Steine heranzukommen. Merten! Da wurde die Tür zur Mahlstube aufgerissen. Merten! Er hat sich erhängt! Merten hat sich erhängt! Wo ist er? In der Scheune! Kommt schnell! Im hintersten Winkel der Scheune hing er von einem Balken herab. Schnell! Er lebt noch! Wir müssen ihn abschneiden! Doch keinem gelang es, an Merten heranzukommen. Er hatte einen Bannkreis um sich gezogen. Ich nahm mein Messer und warf. Es traf zwar den Strick, fiel aber kraftlos zu Boden. Pah, Stümper! Er nahm mein Messer vom Boden und schnitt den Strick durch. Merkt ihr und ihr alle, merkt euch dies. Wer auf der Mühle stirbt, das bestimme ich! Ich allein! Merten war krank und blieb es für lange Zeit. Wer auf der Mühle stirbt, das bestimme ich. Diese Worte hatten sich mir tief eingeprägt. Der Meister war schuld an Tondas und Michaus Tod. Da war ich mir jetzt sicher. Aber warum? Ich schwor mir, das herauszufinden und widmete mich mit doppelter Kraft den geheimen Wissenschaften.